Deutschlandfunk. Das Feature. Und jetzt sieht man Otto Mühl mit einem Analysanten. Ich sehe momentan nicht seinen Kopf. Er ist eben auch in Selbstdarstellung. Er macht jetzt seine Darstellung. Er war als Kind offensichtlich ein Fußballer und er macht jetzt irgendeinen Kampf im Fußball. Also er arbeitet Kindheitserlebnisse auf. In expressiver, darstellerischer Weise. Ja. Genau, und steht nackt auf dem Boden. Steht nackt auf einer Matratze, weil manchmal liegt er ja auch oder fällt. Und Otto Mühl ermutigt einfach, alles, was hochkommt, darzustellen. Ja. Das geht sogar so weit, wie wir jetzt hier bei einer Selbstdarstellung von Claudia sehen, dass sie so in Ekelgefühle hineinkommt, dass sie tatsächlich in eine Schüssel erbricht. Und hier geht es in eine symbolische Mord-Vater-Mutter-Mord-Darstellung. Und es sieht ja aus, als sei die Darstellerin vollkommen außer sich. Ja, das Prinzip war eben die Gefühle, die Bilder, die Emotionen, die Gedanken, alles, was hochkam, darzustellen. Ja. Und noch einmal. Hat schon sein Packel dran zu schleppen, was man alles mit angeschaut hat und zugeschaut hat und nichts gemacht hat. Es gibt einen schönen Vergleich, auch die Leute, die bei Dachau ihre Bauernhöfe hatten. Gut, so weit ist es nie gekommen. Trotzdem, das Potenzial war da, das Ganze ist eine einzige Fallstudie für Faschismus. Also das Feld dafür war vorbereitet. Das Potenzial trägt man in sich. Und ich weiß nicht, wie und ob man da ausgestiegen wäre, ich weiß nicht. Kaderpudern. Die Mühlkommune. Ein Rückblick. Ein Feature von Hermann Theissen. Wir befinden uns jetzt im Museum am Friedrichshof. Hier werden Werke der Sammlung Friedrichshof gezeigt. Das sind eben Werke des Wiener Aktionismus und ein Ausschnitt aus dem Oeuvre von Otto Mühl aus der Kommunezeit. Jetzt sehen wir die Hauptvertreter des Wiener Aktionismus. Das sind Günter Brus, Hermann Nitsch und Otto Mühl. Sie verabschiedeten sich Anfang der 60er Jahre von der traditionellen Malerei und betrieben ihre Kunst fortan als öffentliche Selbsttherapie und als Agitation gegen verkrustete Verhältnisse. Bei ihren Aktionen kreuzigten sie sich gegenseitig, pinkelten sich oder anderen in die Nasenlöcher, schissen in die Wiener Universität, drapierten nackte, manchmal auch gefesselte und geknebelte Frauen zwischen allerlei Unrat, um sie dann mit Kleister oder Speiseöl, mitunter auch mit Blut oder Fäkalien zu überschütten. Hier in diesem Raum sind nur Werke von Otto Mühl zu sehen, sozusagen ein Querschnitt dessen, was er während der Kommunejahre gemalt hat. Und das zeigt auch, wie er von vielen Größen der Kunstgeschichte beeinflusst war und das auf seine Weise umgesetzt hat. Und das da vorne sind Selbstbildnisse, ne? Oder? Hier? Nein, der Boxer. Der Boxer? Nee, das war 83. Wann waren so berühmte Boxkämpfe mit Muhammad Ali und so? Das hat ihm gefallen. Also Darstellung der Aggression war für ihn auch Umsetzen von kreativer Energie. Ja? Deswegen malt er auch jetzt das Letzte, da hat er 2-3 Jahre lang nur Haifische gemalt, ja. Das Museum gehört zur Wohngenossenschaft Friedrichshof, eine 45 Hektar große grüne Oase inmitten einer öden, fast baumlosen Heidelandschaft, 70 Kilometer nordöstlich von Wien. 180 Leute leben heute auf dem Hof. Etwa 60 waren wie Amalie schon dabei, als Otto Mühl hier seiner Kommune präsidierte. Hallo, grüß dich, Lorenz. Ja. Wie viele Pferde sind jetzt hier? Puh, keine Idee. 27. 27, so viele. Und da sind wir bummvoll. Bummvoll. Schön. Und viel Arbeit. Oh. Das ist nur nebenbei. Ich bin das Größte. 12 Jahre bin ich schon da. Ja. Hatten Sie denn auch schon Kontakt hierhin, als die Kommune noch richtig aktiv war? Ich bin vom Beruf Weinbauer und da hat man einmal einen Wein präsentiert heraus und da war ich heraus und durfte dabei sein bei der Verkostung. Ja. Ja. Und war schön? Das Ganze ist eh, wenn man das betrachtet, was da aufgebaut wurde eigentlich, ist es eh gigantisch. Nicht? Und mit dem Kommunenleben hatten Sie keine Probleme? Was Sie ja ich hatte keine Probleme. Das ist so ähnlich wie beim Kommunismus. Nicht? Wenn einer die Oberhand kriegt, dann ist es halt ein bisschen schlecht für die anderen immer. Nicht? Die einen leben in Saus und Braus und die anderen... Roboter. Ja. Die anderen arbeiten. Am Anfang, die Idee war bestimmt, glaube ich, optimal. Nicht? Gemeinsam, jeder gleiche Teile, alles, genau. Gleiches Essen. Und dann ist das Ganze halt ein bisschen daneben gegangen. Nicht? Otto Mühl geht es nicht gut. Oder vom Entstehen einer Kommune. Im Sommer 1970 geht es Otto Mühl nicht gut. Seine Aktionen lösen keine Skandale mehr aus, die Gattin hat ihn verlassen und er sitzt mit seinen 45 Jahren allein in einer großen Wiener Wohnung. Mühl lädt Leute ein, zu ihm zu ziehen. Die Künstlerfreunde lehnen dankend ab, stattdessen kommen 18- bis 20-Jährige, die auf der Suche nach sich und neuen Lebensformen sind. Eine blutjunge Trebegängerin wird Mühls neue Geliebte. In fröhlicher Runde schmeißt man LSD-Trips, streift durch die Wiener Szene, liest Wilhelm Reich und besucht den Drogenguru Josef Dvořák. Der spätere Satanist ist stets von einer Schar gläubiger Anhänger umgeben und hat seine Hundepeitsche dabei, wenn er eine Gruppenanalyse leitet. Was der kann, kann ich schon lange, befindet Mühl und beginnt, seine Kommune zu formen. Mühl doziert über die Schädigungen durch die Kleinfamiliengesellschaft, die Wurzel allen Übels sei, und verheißt eine paradiesische Zukunft, in der jeder sich und seine Sexualität in libertinärer Gemeinschaft ausleben könne. Die Kommunarden isolieren sich mehr und mehr von der Außenwelt. Sie brechen jeden Kontakt zu Verwandten und Freunden ab, Zeitungen, Radio und Fernsehen werden abgeschafft, Kosmetika verboten. Theater, Kino oder Konzertbesuche gelten als spießbürgerlich. Also das ist die Musik, auf die ich eigentlich abgefahren bin in der Kommune und einige Freunde auch und wir dürften sie leider nur im Geheimen machen. Das haben wir mit großer Begeisterung gemacht und manchmal sind wir leider belauscht worden und dann denunziert worden. Das war dann peinlich. Mühl hat von Klassik nichts gehalten, er hat überhaupt von alter Kunst nichts gehalten, er hat genau genommen von keiner Kunst etwas gehalten, außer von seiner eigenen. Gerhild ist 22, als sie zur Kommune stößt. Sie findet Mühl zwar von Anfang an unheimlich, aber alle ihre Freunde haben sich zu ihm geschlagen und tragen ungeteilte Bewunderung für den Held des Aktionismus zur Schau. Mit seinem rhetorischen Charisma zieht Mühl zeitweise auch Gerhild in seinen Bann. Mühls Wissen über Freud und die ihr bis dahin völlig fremde Welt der Psychoanalyse habe sie beeindruckt und verunsichert. Phasen gehabt hat, wo ich mich dann vollkommen durchschaut gefühlt habe, aha, der Mann weiß alles über mich, ich bin hier wirklich kaputt, ja, meine Eltern. Ne? Der wusste ja wahrscheinlich, Sie haben auch Therapie wahrscheinlich bei ihm gemacht. Ich war die Erste. 25 Schilling habe ich gezahlt. Die habe ich damals verdient. Hat nicht lang gedauert. Ne? Ich war die erste Person, die von ihm analysiert wurde. Er selber hat ja eine Analyse gemacht beim Josef Dvořák. Sie haben den kennengelernt, den Dvořák? Ja, um Gottes Willen, das war eine so furchteinflößende Erscheinung für mich. Der Mühl war auch hauptsächlich furchteinflößend für mich. Also es war wichtig, sich mit ihm gut zu stellen. Und ich bin ganz sicher, dass der Mühl sich vom Dvořák gerade mal vielleicht dreimal analysieren lassen hat, gleichzeitig Freud gelesen hat, Begriffe gespeichert hat und dann angefangen hat, den Dvořák seinerseits zu analysieren. Und das ging dann schnell auseinander und dann gab es halt die Technik, was fällt dir dazu ein? Da hat er sich einen Bart stellen lassen, eine Pfeife in den Mund gesteckt. Als Zeichen inneren Zusammenhalts und sexueller Gleichberechtigung lassen sich die Kommunarden Glatzen schneiden. Sie uniformieren sich mit karierten Hemden und Latzhosen. Privateigentum wird abgeschafft, jeder gibt, was er hat, in die Gemeinschaftskasse. Sogar die Unterhosen werden kollektiviert. Darauf war ich stolz. Das war die revolutionäre Tat. Das war wunderbar. Das war ein wirklich schöner Stolz da. Schaut's, wir haben alles gemeinsam. Dass die dann überhaupt nicht gepasst haben, das war wurscht. Mode hielt ich Zeit meines Lebens für Blödsinn. Diese Prägung hatte ich schon zu Hause. Endlich einmal jemand, der nicht auf schick und angezogen und gestylt und so weiter schaut. Kommerz, Blödsinn, machen wir nicht. Super, wir sind die tollen Typen. Also von daher habe ich mich da sehr ident gefühlt. Ne? Habe das auch immer schön geordnet. Ne? Die Unterhosen in eine Kiste, die Socken in die nächste Kiste, ne? Und so weiter und so fort. Eine Frau Mode hielt ich nach einem Konrad-Lorenz-Ausspruch, den ich damals schon sehr geliebt habe, für das dümmste aller dummen Weiber. Ne? Mühl verpflichtet alle Kommunaden zu seiner selbstgestrickten Therapie, die er Aktionsanalyse nennt. Seiner Gruppe gibt er den Namen Aktionsanalytische Kommune. Der AA-Mensch, predigt Mühl Tag und Nacht, sei den kranken Wichteln außerhalb der Kommune haushoch überlegen. Er sprenge seinen Körperpanzer, streife Hemmungen, Schamgefühle und Verkrustungen ab. Frei von Eifersucht stehe er über der besitzergreifenden Zweierbeziehung, kenne keinerlei Potenzprobleme und finde zu seiner genitalen Identität. Gleichzeitig leiste er einen Beitrag im Kampf gegen östliche Armut und westlichen Reichtum, gegen Konsumterror und Umweltverschmutzung. Das hat ja alles gewisse Komponenten, die stimmen. Ne? Und wir waren aktiv dagegen, haben was gemacht und ich habe endlich einmal aus einem sonst orientierungslosen Leben 100 Häferl am Tag drehen müssen als Töpferin, ne? Und irgendwo in einer Wohnung sitzend mit einer Zweierbeziehung, die mich total gelangweilt hat, ne? Und die ohnehin schiefgegangen wäre, eine Ehe haben, die total schiefgegangen ist, habe ich was gefunden, wo man was machen kann und was neu ist und wo ich mich engagieren kann, das sucht man da in dem Alter. Ne? Für meine Mutter war das der BDM. Ich nehme an, die gleichen Triebmechanismen waren bei uns allen am Werk. Ne? Irgendwas findet man dann, begeistert sich, kämpft dafür. Irgendwann kommt man dann darauf, dass es ein Blödsinn war. Amalie hat zu diesem Zeitpunkt ihre Schauspielausbildung an der Akademie in Graz beendet und tingelt mit einer freien Theatergruppe umher. Freunde erzählen ihr von der Kommune und was sie hört, macht sie neugierig. In einer Gruppe leben will sie eh und der Name Mühl klingt verlockend nach Avantgarde und Skandal. Und ich bin nach Wien gefahren und habe die Kommune vom Otto Mühl in der Praterstraße besucht, habe ihn dort kennengelernt und war zutiefst beeindruckt von der Atmosphäre, von der Lockerheit und Offenheit von Otto Mühl. Er ist charismatisch, gut aufgelegt, humorvoll auf alle zugegangen. Und die Atmosphäre war sehr, sehr intensiv. Also da natürlich auch skurrile Bilder, manche sind auf alle Vieren mit einem Schnuller im Mund herumgekrabbelt. Aber genau das war es, was mir so ein Gefühl von emotionaler Identität vermittelt hat. Und der Otto hat zu mir dann gleich gesagt, na, willst nicht gleich unsere Therapie kennenlernen? Ja, und hat mich reingeholt, da sind ein paar gesessen, er hat Klavier gespielt und mich dann durchgekitzelt und ich habe gelacht und so. Und er hat das aber nicht weitergeführt, er hat das nur so ein bisschen alles nur angedeutet und abends wurde dann, ich bin sogar über Nacht geblieben, abends wurde ein Spiel gespielt, Who with whom? Wer schläft mit wem? Das war noch nicht so locker in der Zeit, ja. Sodass sie ein Kartenspiel entwickelt haben, wo jeder 4 Karten von sich gezeichnet oder gemalt hatte. Und wie Schwarzer Peter wurde das Ganze dann herumgereicht und herumgespielt, bis halt jeder wusste, wer mit wem schläft, ja. Nachdem ihn seine Frau verlassen hatte, lässt ihn auch die junge Geliebte sitzen. Mühl erklärt daraufhin die Pflicht zur freien Sexualität zum tragenden Prinzip des Kommunelebens. Und wir haben in der ersten Zeit, was ich als sehr befreiend und lustvoll empfunden habe, einfach infantil herumgeschweinigelt. Und das war auf dem Niveau von Doktorspielen. Und das war gut und das war nicht institutionalisiert und das war ungeregelt. Und wir sind da wie die kleinen Kinder übereinander hergekrabbelt und haben geforscht und haben, wie gesagt, also völlig infantil herumgeschweinigelt und das war eine wunderbare Phase. Otto Mühl, geht es besser? Oder? Vom Leben auf dem Lande. In den 70er Jahren dringt es viele junge Leute raus aus der Kleinfamilie und rein in therapeutische Gruppen. In der Wiener Praterstraße wird es immer enger. Mühl träumt von der Expansion seiner Kommune, die er als Keimzelle einer neuen Gesellschaft sieht. Also was machen wir? Wir suchen einen Hof am Land. In der Stadt ist es außerdem scheußlich, es stinkt nur. Man kann zwar jobben, aber wir wollen alleine leben. Juhu, hurra, das hat mir auch gefallen. Bauernhof, ne? Also selber sein Gemüse anbauen, wunderbar, herrlich, großartig. Ne? Und wir haben längere Zeit gesucht und Otto Mühls Mutter hat in Golz gelebt. Eine alte Dame hatte dort ein kleines Häusel. Und dadurch sind wir dann nicht ins Waldviertel gezogen, sondern ins Burgenland, weil dieser Hof hier gerade zu haben war. Ne? Zwar ohne Strom, ohne Fließwasser, ohne irgendwie alles, aber das war gerade richtig. Revolutionär, Pioniertum, Romantik, herrlich, großartig, ne? Am Pflanzen und so weiter. Es hat ausgehört wie eine Wüste damals. Ne? Und wir haben da gearbeitet und getan und das war toll. Im alten Schulgebäude des Musterguts zimmern die Kommunaden ein riesiges Hochbett zusammen, in dem alle gemeinsam übernachten. Das erste Kind wird im Beisein von über 50 Kommunaden geboren und stets hängt eine Haschischwolke über dem Anwesen. Die Utopie von der Synthese von Arbeit und Hedonismus scheint Wirklichkeit zu werden. Manche standen vielleicht früher auf, vom Job her. Ja, dann hat man seine Arbeit gemacht, dann gab es eine Arbeitsgruppenjause, also das ist alles jetzt die frühe Zeit, ne? Dann hat man sich vielleicht nach der Jause mal schnell aufs Hochbett zurückgezogen mit einem Partner halt. Dann ging die Arbeit weiter, dann gab es das gemeinsame Mittagessen. Dann hat man wieder eine schöne Liebespause gemacht. Damals hat man Fickpause dazu gesagt natürlich. Da gab es immer Zeit oder man hat sich auch zwischendurch mal schnell in die Büsche geschlagen. Das war in der Zeit alles üblich. Ne? Oder man ist mit dem Otto dann zum Spaziergang mitgegangen oder man ist ins Malatelier gegangen, wenn man mit der Arbeit fertig war oder hat mit den Kindern gespielt. Was auch immer. Und dann abends hat man sich wieder getroffen zum gemeinsamen Selbstdarstellungsabend. Umgeben von der gröhlenden Horde brüllt sich der jeweilige, meist nackt auftretende Selbstdarsteller in die Regression. Er lässt seinem Hass und seinen Aggressionen freien Lauf, gibt sein Inneres preis und wird ermuntert, bei seiner Entblößung weiter und weiter zu gehen. Jeder kann drankommen und jeder muss damit rechnen, dass er wegen Verfehlung gegen die Gesetze der Kommune an den Pranger gestellt wird. Meist leitet Mühl den Abend. Wenn er mal nicht da ist, springt eine seiner Lieblingsfrauen ein. Ich wurde erwischt mit einer Zweierbeziehung in heftigsten erotischen Aktivitäten. Und zwar in einem Neusiedler Geschäft. Und man hat vielleicht den großen Zeh des Partners durchs Schaufenster gesehen, wenn man die Nase dran gepresst hat. Das wurde beobachtet. Aha, gehält Zweierbeziehung abends in die Mitte. Es waren 50 Leute in der Runde, ich hatte gesündigt, ich war so erstarrt, erstens mit Zweierbeziehung erwischt, zweitens Zweierbeziehung mit hineingezogen habend, drittens gigantischer Skandal, endlich war was los, jemand anders hatte nichts ausgestellt. Und die haben nicht gemerkt, was sie da machen, aber wenn man jetzt als armer Sünder von 50 oder 70 Leuten umringt, ist vielleicht nicht mehr wie viel, aber es ist mir heute noch als Albtraum in Erinnerung, es ist also das einzige Mal, wo ich im Leben tatsächlich den Verstand verloren habe und wahnsinnig geworden bin, ne? Aus lauter Panik. Und das, deshalb kann ich sehr gut nachvollziehen, wie die Leute bei den östlichen Schauprozessen sind, ne? Und dann alle lachen und schreien und anklagen und hetzen und sich bestens unterhalten, sicherlich nicht gewusst haben, wie dem zumute ist, der in der Mitte steht. Ne? Aber ich war hinterher eine Woche wahnsinnig, habe mich verschlafen in einen Winkel und bin nicht mehr rausgegangen, konnte nicht mehr, war paralysiert. Ne? Bei uns kommt alles ans Licht, feiert die Kommune ihre Fortschritte bei der Erschaffung des neuen Menschen. Durch die Analysen, Selbstdarstellungen und durch die freie Sexualität sind wir inzwischen so weit gekommen, dass sich eigentlich keiner mehr hinter seinen alten Masken und Rollen verstecken kann. Das kann man in einer Zeitschrift lesen, mit der die Mühlleute für ihre Bewegung werben. Künstler, die sich zur Avantgarde zählen, pilgern auf den Friedrichshof und werden zu den Selbstdarstellungen eingeladen. Du, Lisa, ich bin froh, dass ich hier bin und ich möchte gerne wissen, ob du besser fühlst jetzt. Ja, mir geht es besser. Vorher habe ich Bauchweh gehabt. Und jetzt habe ich mich getroffen. Da ist jetzt ein italienischer Kunstsammler Francesco Conz zu Besuch und als Gast dabei. Ich habe mitgefühlt. Es war wirklich eine sehr gute Analyse, glaube ich. Und er versucht jetzt mit ihr ein Interview zu machen. Ja. Und sie ist aber noch voll in dieser infantilen Situation, in die sie durch die Analyse gekommen ist und weiß gar nicht, was sie drauf sagen soll. Es passt für sie alles nicht und ihre Reaktion ist irgendwie köstlich. Ne? Schon darüber gesprochen, nicht? Also, streckt ihm die Zunge raus. Ja, sie streckt ihm die Zunge raus und sagt, bäh, was soll das so quasi? Ne? Was fragst du da blöd herum, du? Und jetzt nähert sie sich ihm und macht sich über ihn lustig, nimmt Körperkontakt mit ihm auf, lächelt ihn an und das verwirrt ihn wieder total. Das wirft ihn aus seiner intellektuellen Bahn heraus. Ne? Weil sie emotional reagiert, ihm sogar abbusselt und ihn streichelt und sie ist sehr sprachlos geworden. Besuchern wie dem italienischen Intellektuellen, der einen langen Bart und eine dicke Hornbrille trägt, führen die glatzköpfigen Kommunarden gerne ihre Fortschritte beim Bau des neuen Menschen vor. Verheimlicht wird, dass sich die libertinäre Horde inzwischen in eine Kaderorganisation verwandelt hat. Otto, ging es von Anfang an und geht es heute immer noch stärker um eines, und das ist Platzhirsch sein und dominieren. Ne? Ich habe dazu nur das Bild des Oberpavians und noch ein bisschen weiter zurück in der Entwicklung der Wirbeltiere, des Gemeindestiers. Na, wo der erste Impuls ist, sich den anderen untertänig zu machen. Also wichtigste Frage bis heute, wer ist der Chef, du oder ich? Dann hat er gesagt, okay, wir teilen die Gruppe mal in zwei Hälften. Und diese Einteilung hat er allerdings danach gemacht, wie die Entwicklung der Einzelnen bewusstseinsmäßig von der Parabel oder von der Analyse war. Die, die schon mit anderen Analysen gemacht haben, waren sozusagen in der ersten Gruppe und die anderen waren in der zweiten Gruppe. Das war die erste hierarchische Unterteilung in zwei Gruppen. Ja. Weitere Folgen. Den Führungskader nennt Mühl erster Back, das heißt Bewusstseinsarbeitsgruppe. Es folgen der zweite, der dritte Back und so weiter. Einmal in der Woche trifft man sich zu einem Strukturpalaver. Jeder wird durchgesprochen und am Ende gibt es eine Abstimmung, bei der ihm sein neuer Platz in der Hierarchie zugewiesen wird. Oben zu stehen bedeutet Prestige, Macht, regelmäßigen Sex mit dem Führer, weniger körperliche Arbeit und besserer Wohnraum. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten sitzen alle gemäß ihrem Rang am Tisch. Kommt einer der Oberen verspätet, müssen alle einen Platz nach hinten rücken. Reichen die Stühle nicht aus, nehmen die Unteren ihr Essen im Stehen ein. Otto Mühl hat einen Traum. Oder die Kommune wird Bewegung. Ich bin 53 geboren. Der Krieg war 8 Jahre vorbei. Ich habe Eltern. Ich habe mich mal als Mörderkind gefühlt, als Deutsche natürlich mal. Ich bin die Nachgeborenen aus dem Nationalsozialismus, wo so ein Schweigen war, wo auch natürlich noch eine viel stärkere Autorität war. Ich bin in Bayern am Land groß geworden, im Katholizismus. Ich bin in einer autoritären Struktur immer noch aufgewachsen und ich kann es in meiner persönlichen Geschichte nur so sehen, aus dieser Enge und Starre bin ich in ein sehr extremes, anderes Extrem hineingerutscht und bin natürlich wieder dort gelandet, nahezu wieder so autoritär gelandet, das ist mir schon klar. Nur die Befreiungswunsch und die Extrem, dass ich so extrem in das andere gehe, war auch aus meinem Biotop, aus dem ich komme. Die Berliner Gartenbaustudentin Magdalena nimmt an einem der ersten Kommune-Lehrgänge teil, die Mühl seit Sommer 1975 auf dem Friedrichshof ausrichtet. Tausende strömen in die Seminare oder zu den sogenannten Marathons an den europäischen Universitätsstädten. Die Kursgebühren fließen ebenso in die Kommunekasse wie das Vermögen neu rekrutierter Kommunarden. Ich war im Klosterinternat. Hatte sogar mal das Bedürfnis, ins Kloster zu gehen, wie ich ein Kind war, weil mir das immer gefallen hat. Andere kommen, weil sie zu Hause mit Kommune-Experimenten gescheitert sind, weil ihnen die linken Studentengruppen zu theorielastig und lustfeindlich sind oder weil sie ganz einfach die Orientierung im Gestrüpp alternativer Lebensformen verloren haben. Fast alle haben mit den Eltern gebrochen und fühlen sich irgendwie krank. Otto Mühl diagnostiziert jegliches Unwohlsein als Ausdruck der Schädigung durch die Kleinfamilie und verschreibt tägliche Selbstdarstellung inklusive freier Sexualität als therapeutisches Allheilmittel. Wer zur Kommune gehört und ihre Regeln strikt befolgt, verheißt er, werde gegen alle Krankheiten immun, sogar gegen Krebs. Das Bild, das ich dazu habe, das ist Ja, das Bild des mitreisenden Führers. Sprich, Konrad Lorenz als Beispiel, eine L-Ritze. Das sind Tiere, das sind Fische, die haben einen Haupttrieb und das ist zusammenbleiben, zusammenbleiben, zusammenbleiben. Das haben sie eine L-Ritze genommen, haben den Teil des Gehirns entfernt, der diesen Trieb beinhaltet, ne? Mit dem Resultat, dass dieses Tier sich um nichts mehr gekümmert hat, sondern auf keine andere L-Ritze Rücksicht genommen hat, sondern zielgerichtet aufs Fressen. Und mit dem weiteren Resultat, dass alle der gefolgt sind. Also der ganze Fischschwarm folgt dann dem Gehirnamputierten. Das ist ein bisschen grausames Beispiel, aber irgendwie als Bild und Gleichnis habe ich es heute noch gerne. Die Kommune expandiert innerhalb von 4 Jahren von 50 auf über 500 Mitglieder. Otto Mühl träumt von einer Weltkommune-Gesellschaft und gründet Zweigstellen in Berlin, Genf, Paris, Düsseldorf, Stockholm, Oslo, Amsterdam, London und in anderen europäischen Städten. Ficklisten regeln die freie Sexualität. Von der Zentrale an die Außenstelle entsandte Gruppenleiter sorgen dafür, dass alles unter Kontrolle bleibt. Ein Gruppenleiter hatte das Privileg, dass er natürlich ständig Zugang zum innersten Kreis hatte, länger aufbleiben konnte, nicht in diesen normalen Tagesrhythmus eingebunden war. Seine Aufgabe war ja, die Gruppe philosophisch anzuregen, künstlerisch anzuregen. Natürlich war das auch ein gewisser Stress, es war ein anderer Job, ne? Und Privilegien, ja, mein Gott, was waren noch die Privilegien? Er hatte halt die freie Wahl, ne? Alle haben sich nach ihm orientiert. In der Gruppe war er halt der Oberste, weil in der Gruppe war er der kleine Otto oder der kleine Chef. Ne? Mhm. Und darum wurden auch die Gruppenleiter ausgewechselt ständig. Die sind immer eine Weile Gruppenleiten gegangen und dann zurück zum Friedrichshof, zum Otto und wieder dort in die Hierarchie eingegliedert worden, eben damit sie nicht zu groß werden. Und in den Gruppen, das habe ich Gott sei Dank nie mitgemacht, gab es dann tatsächlich solche Regelungen, dass der Hierarchie nach geschlafen werden musste, wobei ich einen armen, unglückseligen Gruppenleiter heute noch bedauere, weil der war in Wirklichkeit homosexuell. Und musste dann aber als Gruppenleiter natürlich der Struktur nach eine Frau, nach die erste in der ersten Nacht, die zweite in der zweiten Nacht, die dritte in der dritten Nacht. Dann gab es so lustige Geschichten wie ein echter Mann. Das war der echte Mühl natürlich, der kann 7-mal am Tag wie nichts, das ist äußerst erstrebenswert, weil nur wer geil ist, kann das Wort nicht mehr hören. Wirklich, gesegnet und gelobt seien alle Impotenten, alle Perversen, alle Homosexuellen. Ich liebe sie, ich schätze sie, ich ehre sie. Aber damals war es die Pflicht jeden Mannes, dass er mindestens 3-mal am Tag tut, die armen Kerle haben mir leid getan. Ne? Manchmal habe ich mir auch leid getan, aber zum Glück gab es dann ziemlich bald viel mehr Frauen als Männer, weil die Männer haben das nicht so leicht durchgehalten. Otto Mühl weiß alles. Oder die Kommune wird reich. Die Kommune findet Unterstützung bei den damals in Österreich regierenden Sozialdemokraten. Bis hin zu Bundeskanzler Kreisky reichen die Kontakte. Politiker und Schulräte werden mit großzügigen Geschenken bei Laune gehalten. Künstler aus dem In- und Ausland lassen sich von Mühl auf den Friedrichshof einladen. A.R. Penck, Nam June Paik, Christian Ludwig Attersee, Günter Brus oder Hermann Nitsch spielen sogar in den infantilen Streifen der Kommune eigenen Filmproduktion mit, in denen Mühl gerne in der Rolle des Sigmund Freud auftritt. Der Friedrichshof wird weiter ausgebaut. Otto Mühl zieht mit seinem inneren Kreis in ein neues Wohnhaus mit großem Malatelier und komfortablen Zimmern für die oberen Frauen. Auch die unteren Frauen haben inzwischen eigene Zimmer, während die Männer jede Nacht wandern, um sich eine Partnerin und einen Schlafplatz zu sichern. Ich habe gerne gegen den Mensch, der heute Komponist ist, davon auch lebt, ne? Bei jeder Gelegenheit habe ich geschaut, aha, mit wem schlaft er, war es nicht beliebt als Mann, weil nicht sehr potent, ne? Habe ich geschaut, dass ich den erwische und wir haben äußerst keusche und äußerst anregende Nächte verbracht. Das war toll. Ja, wir sind heute noch engst befreundet. Ne? Nur, was nicht möglich war, damals die Gruppe zu verlassen. Und hinterher haben wir lange Gespräche gehabt, um Himmels Willen, wieso nicht? Ne? Ja, weil jeder hat geglaubt, er ist der Einzige. Mühl und seine Führungsriege unterbinden nach wie vor solch kleine Glücksmomente. Er herrscht wie ein absolutistischer Monarch. Entgegen allen Kommunegesetzen heiratet er seine langjährige Lieblingsfrau, tauft den gemeinsamen Sohn auf den Namen Attila und setzt ihn als Thronerben ein. Bei vielen wachsen die Zweifel am gemeinsamen Experiment, aber kaum einer hat die Kraft zum Absprung. Ich war immer von mir überzeugt, ich bin ein böser, böser Neger und ganz negativ und kaputt von meiner kleinfamiliären Erziehung her. Und jetzt habe ich was gefunden und wir wollen schließlich zeigen, das Modell und Gemeinschaft. Und es gab sehr, sehr viele Sachen, die mich begeistert haben. Inklusive Kulturrevolution. Ich habe mir eine Zeit lang dann echt versucht, über Beethoven zu schimpfen und dass das ja alles ja schon Grabmusik ist und viel verstaubt und heute nicht mehr aktuell. Habe ich mir dann halt eingeredet, man kann alles rationalisieren, man kann alles erklären, man kann alles begründen. Ne? Und wir sind Meister geworden, also die Intellektuellen von uns, im Begründen von irgendwelchen Schnapsideen. Mühl referiert über seine herausragende Stellung in der Kunst, echot Wilhelm Reichs Credo, dass der klitoriale Orgasmus eine infantile Form der Sexualität sei und warnt vor dem Andante in der klassischen Musik. Homosexualität diagnostiziert er als Krankheit, das Inzestverbot tut er als bürgerliche Repression ab und empfiehlt Eintopf als wahres Gemeinschaftsessen. Es wurde ständig alles aufgenommen, ja. Bis hinein ins Schlafzimmer waren Mikrofone installiert beim Otto, um alle seine wichtigen Worte aufzunehmen. Und ich habe sogar selber mal ein paar Jahre lang die Doku geleitet, also das war das Büro, das alles dokumentiert hat. Und da saßen wir manchmal 8 bis 10 Leute an den Computern und haben mit den Kopfhörern und haben getippt, was er gesagt hat, haben das dann unterteilt. Ich habe dann so Broschüren herausgegeben, das waren die Doku-Hefte, unterteilt in Pädagogik und Kunst und Alltag und Baugeschehen und Entwicklung und was halt alles so war. Und das wurde dann gedruckt und zu Heften gebunden und an die Gruppen verschickt zum Nachlesen. Alle wollten immer wissen, was sagt der Otto dazu. Da die Einnahmen der Kommune die Ausgaben nicht decken, kehrt man kurzzeitig zum Privateigentum zurück, ermuntert die Kommunaden, das meist abgebrochene Studium wieder aufzunehmen und sich gut dotierte Jobs außerhalb der Bewegung zu suchen. Als dann einige Kommunaden wie Peter, der heute Geschäftsführer des Friedrichshofs ist, unerwartet hohe Einnahmen mit dem Verkauf von Bauherrenmodellen erzielen, lässt Mühl das Privateigentum schnell wieder abschaffen. Also da haben wir uns auch professionalisiert und sind dann so Mitte der 80er, eigentlich ist eine neue Welle gekommen jetzt, wo einzelne Leute zuerst und dann zunehmend immer mehr in ganzen Finanzvermittlungsgeschäften eigentlich tätig geworden sind. Also Finanzierungsvermittlungen, Lebensversicherungsvermittlung, zum Teil auch Börsengeschäfte, Vermittlungen, Verkaufsjobs, Computerverkäufer und so. Also überall, wo man gesehen hat, dort kann man mit kommunikativen Fähigkeiten viel Geld verdienen. Dort sind unsere Leute hingeströmt und da wir ein ungeheuer schnelles internen auch Wissenstransfer hatten, haben die dann die anderen nachgezogen und sukzessive haben wir dann alle in diesen Bereichen gearbeitet. Es wurden wieder eigene Firmen gegründet und dann wirklich auf einem sehr professionellen Niveau sehr viel Geld verdient. Die Männer tauschen während der Geschäftszeiten ihre Latzhosen gegen dunkle Anzüge und Krawatten, die Frauen legen sich Kostüme zu. Sie achten darauf, dass sie nicht gleichzeitig am Arbeitsplatz ankommen und vermeiden alles, was die gemeinsame Gruppenzugehörigkeit verraten könnte. Und da wir sowieso aus Selbstdarstellung, aus unserem psychologischen Wissen, aus unserer gruppendynamischen Erfahrung natürlich sowieso ein ganz anderer Zugang jetzt zu zwischenmenschlichen Kommunikationsprozessen hatten, war es uns natürlich irgendwie auch leichter, wie anderen Menschen das zu begreifen, auf was es ankommt und die feinen Signale zu spüren, die der Kunde abgibt, hatten dann gleichzeitig auch diese innere Lockerheit, dass wir eigentlich nicht auf das Geld angewiesen sind, das wir verdienen, sondern das Ganze war auch irgendwo ein Spiel für die Verkäufer aus der Kommune. Und das hat natürlich auch einen Druck weggenommen und hat sie noch erfolgreicher gemacht. Die Mühlkommune erwirtschaftet erstmals Überschüsse, die von den Außenstellen sofort an die Zentrale überwiesen werden müssen. Die baut den Friedrichshof weiter aus und kauft 1986 eine ehemalige Finca auf der Kanareninsel La Gomera. Im Herrenhaus domiziliert Mühl mit seiner Führung. Die Bananenhalle wird zum Massenquartier für einfache Kommunaden auf Urlaub. Rums, Rums, Chuck. Oder von der Lust an der Sexualerziehung. Irgendwo Mitte der 80er sind wir dann gesellschaftlich schon auf ziemlichen Widerstand gestoßen eigentlich und ziemliche Kritik auch von so Sektenjägern, sage ich mal, oder Jugendschutzorganisationen, die uns ein sektenähnliches Verhalten irgendwo vorgeworfen hatten. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, zu Recht. Aus damaliger Sicht habe ich das natürlich nicht so gesehen, sondern war empört, wie alle anderen auch. Aber die Folge war auf jeden Fall, dass wir dann gesagt haben, okay, wenn der Widerstand so groß ist, dann machen wir eben zu. Wir nehmen keine neuen Leute auf, wir wollen nicht mehr weiter quantitativ wachsen, sondern wir wachsen qualitativ. Das heißt, wir bauen unser eigenes Paradies jetzt nur mehr für uns selber auf und vor allem auch für unsere Kinder, von denen damals ja auch immer mehr auf die Welt gekommen sind, für die wir eigene Schule am Friedrichshof gegründet hatten, etc. etc. 150 Kinder gehören zu diesem Zeitpunkt zur Kommune. Mühl trennt sie zeitweise schon im Alter von einem halben Jahr von ihren Müttern. Die Väter sind in aller Regel eh nicht bekannt. Der Nachwuchs soll vor Relikten aus der Kleinfamiliengesellschaft geschützt werden, frei und gesund aufwachsen. Landgericht Eisenstadt, 14. November 1991. Otto Mühl errichtete in seiner Kommune auch eine Art Teenager-Club, in dem er sich mit 13- bis 16-jährigen Mädchen umgab und diese in die Sexualerziehung einführte. Darüber hinaus pries er in derartigen Veranstaltungen bestimmte, besondere sexuelle Vorzüge einzelner Mädchen und setzte Mädchen, die mit ihm geschlechtlich nicht verkehren wollten, entsprechend öffentlich herab. Solange die sexuell nicht attraktiv waren, haben die ein sehr tolles Leben gehabt. Eingeschränkt durch die Hierarchie, später dann, nicht am Anfang. Sehr gehätschelt als Zukunft, ne, als Zukunft der Welt. Wir sind die Kinder vom Friedrichshof, gab es ein Lied, das heißt absolute Weltelite. Die Erwachsenen, die Lehrer, eh schon viel zu kaputt, nichts mehr zu machen, aber die Kinder, toll, also etwas merkwürdiges Selbstbewusstsein, aber auch sehr gefördert. Jede Möglichkeit, Spiele, Kunst gefördert, also jede Menge an Förderung. Die Schule war toll, die war sehr toll. Und leider kam dann von oben die Pranke des Führers drüber. Ne? Zur Verwirklichung seiner Ideen hielt Otto Mühl nahezu täglich ein pädagogisches Kinderpalaver ab. Dabei vertrat er die Ansicht, dass Jugendliche zuerst mit reifen Menschen geschlechtlich zusammenkommen müssen und dass sie nicht nach eigener Entscheidung wählen dürfen, mit wem und wann sie die ersten sexuellen Kontakte pflegen. Die Prinzipien der Sexualerziehung waren, dass der Meister, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen, und die Meisterin die Jugendlichen in die Sexualität einführt. Der Wissende sozusagen, anlehnen an Griechenland oder andere Kulturen, dass sozusagen der Wissende oder sexuell Reife oder Erfahrene den jungen, unerfahrenen Mensch in die Sexualität einlernt. Es war kein Tabu da. Über Sexualität wurde offen gesprochen. Die wollten das. Das will ja jede Frau eigentlich. Wenn sie reif dazu ist. Mir hat ein Kind sehr offen beschrieben, wie ihre Entjungferung von sich gegangen ist. Die ist drankommen, nämlich aufs Bett geworfen worden und rums, ne, ohne irgendwas mit den einführenden Worten, schau, jetzt hast du ja schon Tutteln, jetzt komm, jetzt bist dran. Und jetzt gab es aber auch unter diesen Kindern, unter diesen 14- bis 17-Jährigen, sie war schon 16, weil sie war eine Spätentwicklerin, ne, gab es auch die Dynamik, es gab ja auch die Struktur, diese linienförmige Struktur und die Konkurrenz, also diese ganze Dynamik, diese überzüchtete Treibhaus-Sexualitätsdynamik. Ne. Ich verstehe vollkommen, dass der Mühl sich verteidigt, die wollten ja alle, weil die haben tatsächlich alle so getan, als wollten sie. weil die haben unter sich ihre Dynamik gehabt. Und die eine, die hat auch gesagt, sie hat sich gefürchtet davor, aber alle anderen haben schon, und sie hat sich minderwertig gefühlt, weil sie nicht, ne? Und wurde dann eben aufs Bett geschmissen und rums, rums, rums, tschack, und die Geschichte, es hat ihr wehgetan und es war vorbei und sie war glücklich, dass es vorbei ist, und ist glücklich lächelnd hinaus und hat dann sofort einen anderen Status in der Gruppe gehabt. Ich habe noch geschlafen. Und da kam zuerst meine Haushälterin und hat gesagt, Otto, es wird Zeit zum Aufstehen. Und da habe ich draußen an der Türe schon so ein Kratzen gehört. Ja, das waren die Teenies, die 14-jährigen Mädels. Die sind am Morgen herein, kreischten und haben mich umschwärmt und mich aus dem Bett geholt. Dann zur Dusche geführt. Und in der Dusche habe ich dann geduscht. Und dann haben sie Handtücher warm gemacht und mich abfrottiert nachher. Das war herrlich. Und dann bin ich aufs Klo gegangen und habe dort meine Notdurft verrichtet. Und bewundernd sind sie gestanden. Und dann war furchtbar. Jeder wollte mir den Arsch auswischen. Sie haben Vertrauen gehabt. Und sie haben mich auch geliebt. Und ich habe sie auch sehr gern gehabt. Ist ja toll, so ein junges Mädchen. Im November 1991 verurteilt das Landgericht Eisenstadt Otto Mühl wegen Kindesmissbrauchs, Vergewaltigung, Ausnutzung eines Autoritätsverhältnisses und wegen Drogenmissbrauchs zu 7 Jahren Gefängnis. Einige der missbrauchten Mädchen hatten gegen ihren einstigen Lehrer ausgesagt. Gleichzeitig hatten Vertreter der Stadtkommunen Front gegen die Zentrale auf dem Friedrichshof gemacht und Otto Mühl abgesetzt. Die neue Leitung organisiert die größte Blutuntersuchung in der Geschichte Österreichs, um die offenen Vaterschaftsfragen zu klären. Eine Vollversammlung der verbliebenen 350 Kommunarden erklärt das Experiment Mühlkommune für beendet. Amalie lebt heute, und das seit 10 Jahren, in einer, wie sie sagt, glücklichen und monogamen Beziehung und leitet das Museum auf dem Friedrichshof. Auch Gerhild ist dort geblieben. Sie geht wieder ihrer Töpferei nach, singt im Kirchenchor, musiziert mit Freunden und arbeitet als Betreuerin in einem Wohnprojekt für psychisch Kranke. Magdalena war bis zum Sommer 2004 eine der beiden Geschäftsführer auf dem Friedrichshof und ging dann zurück in ihr bayerisches Heimatdorf, um ihre alten Eltern zu pflegen. Seitdem ist Peter, der eine Ex-Kommunardin geheiratet hat, alleiniger Geschäftsführer der Genossenschaft. Ich bin froh darüber, dass ich in der Kommune war, dass ich das alles erlebt habe, aber ich bin genauso froh darüber, dass die Kommune sich dann wieder aufgelöst hat. Und Otto Mühl? Ich mach den nächsten Marathon für lebensmüde Menschen. Ich mach den nächsten Marathon für die armen Loser. Kaderpudern. Die Mühlkommune. Ein Rückblick. Ein Feature von Hermann Theissen. Es sprachen Katrin Degenhardt, Peter Lieck und der Autor. Ton und Technik: Karl-Heinz Stevens und Jürgen Hille. Regie und Redaktion: Hermann Theissen. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk. Als Otto Mühl nach 7 Jahren aus dem Gefängnis kam, hat er mit 13 Erwachsenen und 12 Kindern eine neue Kommune gegründet. Sie nennen sich Artlife und leben im Süden Portugals.